Maleachi Kapitel 3, Vers 18. Einfach anders heißt euer Generalthema. Und ich habe es heute Morgen überschrieben, offensichtlich anders, Doppelpunkt, treu. Lass uns lesen, Maleachi Kapitel 3, Vers 18. In manchen Bibeln ist die Verszählung in Maleachi ein bisschen unterschiedlich. So, da müsst ihr dann schauen, dass ihr den Vers findet. Aber in der deutschen Bibel ist es Maleachi 3, Vers 18. Dann werdet ihr den Unterschied zwischen den Gerechten und den Gottlosen, zwischen denen, die Gott dienen, und denen, die es nicht tun, erkennen. Noch einmal. Dann werdet ihr den Unterschied zwischen den Gerechten und den Gottlosen, zwischen denen, die Gott dienen, und denen, die es nicht tun, erkennen. Offensichtlich anders. Lass uns miteinander beten. Vater, wir lesen heute Morgen dein Wort. Und wir empfangen dein Wort jetzt. Wir empfangen es durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist macht uns dieses alte Wort aus dem Alten Testament, macht uns das lebendig, setzt uns frei, berührt uns, begegnet uns, gibt uns ganz, ganz viel Kraft, spricht zu uns, setzt unser Herz frei für das Wesentliche, das, was für unser Leben wichtig ist. Halleluja. Und ich bete, dass du ganz spezifisch heute Morgen hineinsprichst in diese Gemeinde. Ich bete für Menschen, die noch nicht auf dem Weg sind mit dir, dass sie Berührung erfahren. Ich bete für Menschen, die lange auf dem Weg sind mit dir, dass sie deine Berührung bekommen heute Morgen. Und Herr, dass du mit deiner Kraft da bist. Halleluja. Danke dir, Herr, dafür. Hast du Mut? Hast du Mut, für das Göttliche zu stehen? Hast du Mut in einer Zeit, in der die Werte immer weicher werden, in der Menschen alles Mögliche Verrückte glauben? Hast du den Mut, dafür zu stehen und zu sagen, Jesus Christus ist der einzige Weg? Es gibt keinen anderen Weg zu Gott, dem Vater im Himmel. Das ist, wenn man so etwas in Klarheit heute sagt, politisch unkorrekt. Wenn man sagt, es gibt eine Norm von der Heiligen Schrift. Es gibt eine Norm, was Ehe und Familie ist. Es gibt eine Form, eine Schöpfungsordnung, einen Wert, den Gott gegeben hat, nachdem wir uns besser orientieren. Heute, so sagen die Menschen, wird alles beliebig. Man kann glauben, was man will. Und wer in der letzten Woche mal hineingeschaut hat in diese Themenserie, die die ARD hatte über das Thema, was glaubt denn der Deutsche oder was glauben wir, dann siehst du, dass der Markt der spirituellen Möglichkeiten in Deutschland sowas von bunt ist wie nur was. Menschen glauben alles Mögliche und sie glauben an Dinge, wo man sagt, ey, bist du denn ein bisschen daneben, dass du so etwas glaubst? Und wenn wir dann sagen, hey, wir glauben an das Wort Gottes, dass das Wort Gottes Autorität hat, dass es ein ewiges Wort Gottes ist und dass das für unser Leben verbindlich ist und wir tun gut, uns danach zu richten, dann belächelt man uns und sagt, ah, du bist ja auch fundamentalistisch oder irgendwie so etwas. Wisst ihr, ich habe kein Problem damit, wenn mich jemand so bezeichnet. Das ist egal. Entscheidend ist, dass wir zu dem Wort Gottes stehen und dass wir sagen, wir glauben, was in diesem Buch geschrieben steht. Wir glauben an den lebendigen Gott. Wir glauben, dass es Kraft hat. Und wir glauben, dass es gut ist, sich an die Ordnung Gottes zu halten. Ihr applaudiert dafür heute Morgen, wenn ich das sage. Wenn du das draußen sagst, dann applaudieren viele Menschen dir nicht mehr. Und dann sagen sie, wie kann man so etwas denken? Aber wir brauchen Menschen, die den Mut haben, so aufzutreten. Wir brauchen den Menschen, die einen Unterschied machen. Deutschland braucht Menschen, die einen Unterschied machen, die nicht weichgespült irgendwie sind, sondern die klar sagen, wir gehen einen klaren Weg. Und Gemeinde soll kein weichgespültes Greenpeace oder so etwas sein, sondern Gemeinde soll ein Ort sein, wo Menschen Lebensveränderung erfahren können, wo sie umkehren von dem Weg der Sünde und sagen können, ich tue Buße, ich gebe mein Leben Jesus Christus und ich erfahre Erneuerung durch seine Kraft. Seid ihr als Gemeinde so ein Ort, an dem Menschen das erfahren können, wo ihr klar sagt, wir stehen für das Wort Gottes ein. Wir stehen dafür ein, dass es einen geraden Weg gibt und den gehen wir von ganzem Herzen. Malachi war ein Prophet, der in der Umbruchsphase zwischen dem Alten und dem Neuen Testament gedient hat. Das Volk hatte sich in vielen Punkten abgewendet von der Norm, die Gott ihnen gegeben hatte. Das war immer wieder in Israel ein Problem gewesen. Man hat sich auf irgendwelche eigenen Wege eingelassen und ist eigene Wege gegangen. Ja, Gott hat auch immer noch eine Rolle gespielt. Ja, Gott wurde natürlich ernst genommen, zumindest teilweise, so wie unser Bruder das heute Morgen gesagt hat. Man hat eine gewisse Tradition. Man hält sich an irgendeine Form. Natürlich geht man sonntags in den Gottesdienst, ist doch keine Frage. Aber was ist in deinem Herzen da? Ist in deinem Herzen diese tiefe Beziehung da, aus der du heraus sagen kannst, ich bin mit Klarheit, ich bin im Feuer Gottes unterwegs und habe ein klares Ziel und habe klare Prioritäten für mein Leben. In diese Situation spricht Malachi hinein, spricht zum Volk Israel und er ist jemand, der Mut hat, der in Klarheit aufgetreten ist und der kein Blatt vor den Mund genommen hat. Zunächst einmal, wenn wir in den Propheten Malachi hineinschauen, sehen wir, dass er aufgezeigt hat, wie Gott ist. Und auch das möchte ich unter diese Überschrift einfach anders stellen. Gott ist offensichtlich anders, als wir ihn erwarten. Malachi zeigt auf und du kannst das gerne daheim studieren, wenn du den ganzen Propheten noch einmal liest und gerne stelle ich euch auch dieses Konzept zur Verfügung und ihr könnt das dann nachstudieren, vielleicht in den Hauskreisen oder wo auch immer ihr nochmal darüber sprecht. Gott zeigt sich als der liebende Gott. Kapitel 1, Vers 2 können wir das lesen, wie er sich als der liebende Gott, als der Vater bezeichnet und wie er als der beschrieben wird, der in unser Leben hineinwirkt. Und parallel dazu sehen wir, wie Gott in unser Leben hineinwirkt und wie er aufzeigt, wie unser Leben sein soll. Dass wir liebende Menschen, eine liebende Gemeinde, dass wir eine väterliche Gemeinde und väterliche, mütterliche Menschen sein sollen. Gott stellt sich dar als der Schöpfer, der kreative Gott, als derjenige, der auch die Ordnung gesetzt hat, der Richter ist über Leben und Tod. Gott ist der Segnende, Gott ist der Freisetzende, Gott ist der Heiland und Erlöser. Wenn du den Propheten Malachi liest, dann streich dir das einfach mal an, was er ist, wie er sich bezeichnet, wie er seinem Volk gedient hat. Gott ist einfach anders. Gott ist derjenige, der in unser Leben investiert und dem wir dienen dürfen und das wird unserem Leben Erfüllung geben. Und dann kommt der Malachi zu diesem Punkt und sagt, es muss dieser Unterschied sichtbar werden. Der Unterschied zwischen demjenigen, der Gott dient, und derjenige, der Gott nicht dient. Und ich nehme wahr, dass dieser Unterschied heute oft nicht mehr sichtbar ist. Kinder Gottes sind nicht mehr oder manchmal nicht mehr zu unterscheiden von anderen Menschen, die ohne Gott leben. Und so war das auch damals gewesen. Man hatte sich einfach an Dinge gewöhnt und war seinen eigenen Weg gegangen. Und Gott spricht durch Malachi hinein und sagt, Leute, ihr müsst zu dem Punkt zurückkommen, wo man merkt, ihr seid offensichtlich anders. Wo setzt der Prophet an? Setzt er an den großen Dingen an oder setzt er an den kleinen Dingen an? Ich merke, dass es meistens bei uns mit den kleinen Dingen anfängt. Unsere Werte verändern sich, unsere zeitlichen Prioritäten verändern sich, wie wir reden, verändert sich. Und wir blasen manchmal in dasselbe Horn hinein wie die Ungläubigen. Und deswegen kommt Malachi hier auf einen Punkt und sagt dem Volk, liebe Leute, es ist wichtig für euch, dass der Unterschied sichtbar wird. Und wo macht er das dran fest? Natürlich können wir viele verschiedene Punkte herausgreifen, aber ich möchte einen Schwerpunktgedanken heute Morgen hier niederlegen, der mir für euch heute wichtig ist. Er macht das an der Treue fest. Nicht an den großen spektakulären Dingen. Nicht an dem, ob wir eine moderne Gemeinde sind. Und ehrlich gesagt, mir gefällt das hier bei euch, dass ihr aus einem traditionellen Gebäude etwas ganz Modernes gemacht habt. Dass ihr mit Licht und Beamer und alles Mögliche arbeitet. Das ist richtig cool. Das ist zeitgemäß. Aber ist das das Entscheidende? Nein. Durch eure Lightshow wird kein einziger Mensch gerettet. Es macht die Atmosphäre etwas angenehmer. Und durch den schönen Teppich oder die Dekoration wird kein Mensch gerettet. Es hilft, dass die Atmosphäre besser ist. Ja, das auf jeden Fall. Und als Gemeinde, und davon bin ich überzeugt, müssen wir wirklich unsere Zeit ansprechen mit den Mitteln und in der Sprache, die man heute spricht. Aber Leute, was uns rettet, das ist das. Das ist Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist. Und das Blut, das am Kreuz für uns geflossen ist, das rettet uns. Und die Frage ist, wie stehen wir heute zu dieser alten Botschaft? Stehen wir zu dieser alten Botschaft in Treue und sagen, Herr, ja, da gehe ich rein, dafür stelle ich mich hin, das sage ich, das glaube ich, das bekenne ich und das rufe ich aus. Das rufe ich betend aus über diese Stadt, das rufe ich über meine Familie, über mein Umfeld aus. Und ich stehe dazu in Treue. Paulus spricht zu Timotheus im 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 2 darüber, wie er Gemeinde bauen soll. Er sagt dort, was du von mir vor vielen Zeugen empfangen hast, das vertraue treuen und zuverlässigen Menschen an. Das ist sein Maßstab. Er erwartet, dass die Gemeinde treu zu Gott steht, dass sie treu zum Herrn steht und dass sie treu den Weg mit ihm geht. Und genau da setzt Malachi auch an. Kapitel 1 lesen wir das, Vers 13 und Vers 14. Da spricht er als erstes die Treue im Gottesdienst an. Nein, es ging überhaupt nicht um die Frage, Gottesdienst haben oder nicht haben. Die Leute sind eifrig in den Gottesdienst gegangen. Und sie haben sogar ihre Opfer gebracht. Das haben sie nicht verlernt. Das war ihre Tradition. Aber was war das Problem? Die Anweisung Gottes war, dass man vollkommene, fehlerlose, geweihte Opferlämmer oder Opfertiere, ganz allgemein gesprochen, bringen sollte. Tja, wenn du dein bestes Schaf, dein bestes Stück als Opfer bringen sollst, ja, das ist ja schon eine Herausforderung, ne? Kannst du das Gott zur Verfügung stellen? Naja, so war ihnen eine andere Lösung eingefallen. Wir bringen eben nicht das Beste, sondern wir bringen kranke Opfer. Das, was wir sowieso schon abgeschrieben haben, das bringen wir dem Herrn. Das Gute behalten wir für uns, aber das Abgeschriebene, das bringen wir dem Herrn. So hat Gemeinde Jesu jahrelang gelebt. Wenn eine Familie ein Sofa übrig gehabt hat, dann hat sie gesagt, ach, das könnte die Gemeinde doch noch gut gebrauchen, so im Jugendraum und so. Und dann wurden in den Gemeindejugendraum alle alten, stinkenden Sofas gebracht. Und da haben die Jugendlichen dann drauf gesessen. Ja gut, wenn man nichts anderes hat, ist das absolut okay. Dann ist auch ein stinkendes Sofa gut für den Jugendraum. Aber Leute, wer sitzt zu Hause von uns denn auf einem stinkenden Sofa rum? Keiner! Das schmeißt du auf den Sperrmüll und du kaufst dir etwas Gutes. Wir bringen nicht nur unsere kranken und alten Sachen dem Herrn, sondern wir bringen ihm etwas Gutes. Wir bringen ihm das Beste. Und wir investieren das. Weil wir, wenn wir etwas Gutes in das Reich Gottes investieren, dann wird dieser Segensfluss zurückkommen. Bei den Deutschen merkt man das an einer ganz einfachen Stelle, ob es ihnen etwas wert ist oder nicht. Ich frage dich mal, lieber Mann, der du vielleicht ein schönes, gutes, deutsches Auto fährst, sowas in München vielleicht produziert worden ist oder so, ja? Hat jemand sowas? Ich nicht. Was ist denn, wenn gefragt wird, steht dein Auto für das Reich Gottes zur Verfügung? Kannst du mir mal dein Auto leihen? Ich muss in eine andere Gemeinde fahren, einen Besuch machen, bla bla bla bla bla. Oh, mein Auto, nee, das geht leider nicht. Das ist mir zu kostbar. Ich kann dir mein Fahrrad leihen, ja? Leute, im Gottesdienst, im Dienst für Gott, und das meine ich jetzt nicht am Sonntagmorgen, nur hier unsere Zeit, wo wir zusammen sind, sondern ganz allgemein gesprochen, unser Gottesdienst soll nicht von kranken Opfern geprägt sein, nicht von schwachen Opfern, sondern unsere Treue drückt sich darin aus, dass wir sagen, Herr, wir geben dir etwas Gutes. Nein, wir geben dir das Beste, Herr. Und deswegen geben wir den Zehnten auch nicht am Ende von dem, was übrig bleibt, sondern wir investieren am Anfang von dem, was wir bekommen haben. Wir sind bereit zu sagen, im Glauben sehe ich, im Glauben lasse ich los und es wird aufgehen und es wird wachsen. So ist unser Gott. So stellt er sich uns dar. Einfach anders ist er. Und auch wir sind offensichtlich anders, treu in dem, wie wir ihm dienen, wie wir mit ihm leben. Das Zweite, was er anspricht, ist die Treue in der Leitung. Er spricht die Leiter an. Treue im Dienst und in der Leitung. Gott hat Menschen Berufungen gegeben, auch in eurer Gemeinde, in unserer Gemeinde, in jeder Gemeinde. Und es ist gut zu sehen, wenn Menschen ihren Dienst tun. Das war im Volk Israel anders geworden. Die Priester haben auf eigene Vorzüge und auf eigenen Profit geschaut und auf das, was ihnen besonders am Herzen lag. Dass sie nicht ihre Verantwortung vor Gott wahrgenommen haben und klare Ansage gemacht haben, sondern irgendwie sowas, wie ich das vorhin gesagt habe, Weichgespültes. Liebe Leiter hier in dieser Gemeinde, euer Auftrag ist, dass ihr anders seid, dass ihr treu seid und dass ihr euren Weg in Treue geht. Darf ich euch heute herausfordern, dass ihr in Treue unterwegs seid, in Treue eurer Berufung gegenüber. Berufung im Reich Gottes zu leben, ist nicht immer einfach. Manchmal ist das herausfordernd, weil sich Leute gegen dich stellen und sagen, nee, ich sehe das anders. Und wenn man in der Gemeinde, in der Leitung mit dabei ist oder irgendeine Verantwortung hat, dann hat man Herausforderungen. Aber das ist normal so, wo Menschen zusammen sind. Wenn das in eurer Gemeinde anders ist, dann würde mich das sehr wundern. Aber es ist eine Herausforderung, der wir mit der Kraft Gottes in Heiligen Geist begegnen können und dann erleben, wie Gott uns gemeinsam vorwärts bringt, wie er uns ermutigt. Ich habe in meinem Leben diese Berufung erlebt, Gott zu dienen. Von klein auf haben meine Eltern gewusst, dass ich eines Tages mal ein Prediger, ein Pastor werden werde. Sie haben mir das nicht gesagt, aber sie haben mich darauf vorbereitet. Und dann hat Gott zu mir gesprochen und hat zu mir geredet, dass ich mich auf diesen Dienst vorbereiten soll. Und wenn ich über die vielen Jahre schaue, in denen ich unterwegs bin, mit Jesus in seinem Reich diene, dann war nicht immer alles einfach. Dann war auch in der Gemeinde manchmal Dinge da, die frustrierend waren. Aber ich sage euch, Gemeinde Gottes ist das Beste, was uns passieren kann. Enttäuschung wirst du überall in der Welt erleben. Aber in der Gemeinde Gottes hast du einen Platz, wo du Hoffnung empfangen kannst, wo es Vergebung gibt, wo man nicht nach anderen Gesetzmäßigkeiten handelt, sondern wo man in Treue miteinander unterwegs sein kann und wo es immer die Möglichkeit eines Neuanfangs gibt. Und damit komme ich zum dritten Bereich. Also, das erste war Gottesdienst, das zweite die Leiter. Und das dritte, wo dieses offensichtlich anders durchkommen soll, das sind die Beziehungen. Kapitel 2, Vers 14. Deswegen, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast. Treue in Beziehung. Ein Thema, was sehr herausgefordert ist, auch in der Gemeinde. Menschen tun sich schwer, Beziehungen zu beginnen, heiraten immer später, weil sie Angst haben, man könnte etwas verpassen oder könnte auf das Falsche eingehen. Treue in Beziehungen ist so etwas Wichtiges. Und da möchte ich besonders den jungen Leuten hier in der Gemeinde Mut machen. Ich möchte euch Mut machen, Beziehungen einzugehen. Nicht überhastet, nicht übereilt. Aber die Beziehung zwischen mir und meiner Frau ist für mich ein Bild dafür, dass es möglich ist, auch fast 40 Jahre miteinander unterwegs zu sein und sich die Treue zu halten. Wir sind nicht 40 Jahre verheiratet, aber wir kennen uns eine lange Zeit. Und ich muss euch sagen, es ist überhaupt nicht langweilig, so lange mit ein und derselben Frau verheiratet zu sein und zu ihr Beziehung zu bauen. Das war die göttliche Idee, Treue zu der Frau deiner Jugend und nicht herumspielen mit irgendwelchen Dingen. Liebe Leute, die ihr lange miteinander unterwegs seid, haltet die Treue zueinander. Ich empfinde heute Morgen hier reinsprechen zu sollen, dass jemand da ist, der Gedanken der Untreue über seine Frau gehabt hat. Du hast dich innerlich distanziert, bist innerlich beiseite gegangen, aber Gott spricht heute Morgen ganz konkret zu dir, dass du darüber Hilfe suchen sollst, dass du da diese Gedanken nicht kultivieren sollst, sondern dass du diese Gedanken offenbar machen sollst vor einem Menschen, dem du vertraust und mit dem du gemeinsam beten kannst. Tu das, denn Gott ist der Herr und er will deine Treue im Bereich der Beziehung erneuern. Halbherzigkeit hat in Beziehungen keinen Platz, sondern wenn ich davon rede, dass wir treu miteinander umgehen, dann voll und von ganzem Herzen, weil wir Jesus lieben, weil wir ihm dienen und weil wir ihm die Ehre geben. Deswegen hat dieser Wert der Treue in unserem Leben einen großen Platz. Offensichtlich anders. Der vierte Bereich der Treue, den ich ansprechen möchte, ist die Treue im Geben. Wir haben das heute Morgen schon gehört. Maleachi, Kapitel 3, Vers 10. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und dann, Vers 11 ist noch wichtig. Und prüft mich doch damit, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich auch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Wir dürfen Gott prüfen, indem wir in Treue handeln und indem wir in Treue geben. Es gibt ja oft Diskussionen darüber, ja, soll ich jetzt den Zehnten brutto geben oder soll ich den Zehnten netto geben oder ist das überhaupt ein Weg, was wir tun sollen? Weißt du, ich möchte dir heute Morgen nur eins sagen. Wenn ich mir das Wort Gottes anschaue, dann geht es Gott nicht darum, dass wir unseren Taschenrechner rausholen und dass wir genau auf Komma ausrechnen, was wir jetzt zu geben haben, sondern Gott geht es darum, dass wir eine Haltung der Großzügigkeit haben. Und die segnet Gott, weil das selbst sein Charakter ist, weil er ein gebender Gott ist. Und diese Herzenshaltung soll in unserem Leben da sein. Sie soll ganz klar offenbar werden. Und Gott wird uns dafür frei, dass der Segen fließen kann im Übermaß. So ist unser Gott. Er ermutigt uns zu dem Bereich der Treue. Normalerweise habe ich mit 4 Punkten schon zu viel gesagt für die junge Generation, die sich nur 3 Punkte merken kann heutzutage. Aber ihr seid eine intelligente Gemeinde, merke ich. Und deswegen mute ich euch noch 2 weitere Punkte zu. Schafft ihr das? Also, wiederholen wir mal. Treue, was war das Erste? Sehr gut. Im Gottesdienst. Zweitens, in der Leitung. Drittens, in Beziehungen. Viertens, im Geben. Okay, ihr seid gut. Richtig überdurchschnittlich, ja? Könnt euch mehr als 3 Sachen merken. Deswegen das 5. Und das ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Treue im Reden. Das war ein Problem im Volk Israel geworden. Es gab nämlich einige, die gesagt haben, oh, was bringt es denn, Gott zu dienen? Es bringt doch überhaupt nichts. Sie haben ihre eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund gestellt und haben daraus angefangen, negativ zu reden. Wie leicht ist das zu, dass man irgendwas Negatives sagt? Treue im Reden. Wovon unser Herz voll ist, davon geht unser Mund über. Das ist ein biblisches Prinzip. Und deswegen achte darauf, was in deinem Herzen ist. Achte darauf, wie die Haltung deines Herzens ist. Und das wird deine Aktion anderen gegenüber bestimmen. Das wird dein Reden bestimmen. Das wird das Reden in der Gemeinde und die Atmosphäre in der Gemeinde prägen. Einfach anders. Offensichtlich anders. Und einen letzten Punkt der Treue, den er ganz am Ende des Propheten Maleachi beschreibt. Damit endet das Alte Testament. In der deutschen Bibel Vers 22 bis Vers 24. In manchen anderen Bibeln ist es schon Kapitel 4. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme, und das Land mit dem Bann schlage. Gott ist ein Generationenverbinder. So ist unser Gott. Und Gott erwartet diese Verbindung zwischen den Generationen innerhalb unserer Gemeinde und innerhalb unseres Lebens. Und er ruft euch heute Morgen heraus und sagt zu euch, seid mir treu. Hab den Mut, treu zu sein. Und ich glaube, man braucht dazu wirklich Mut, treu zu sein. Manchmal scheint es einfacher, untreu zu sein. Manchmal scheint es ein schnellerer Weg, eine Abkürzung zu sein, indem wir sagen, na, ich mache das einfacher. Ich bleibe nicht mehr bei diesen alten Werten. Nein, Gott fängt an, durch Treue in unser Leben hineinzuwirken, Heilung uns zu geben, uns damit zu beschenken, uns freizusetzen auf das Richtige hin. Und dieses Richtige und Wichtige ist, und dass er den Raum in unserem Herzen hat. Und liebe Gemeinde hier in Nürnberg, ich fordere euch heute Morgen heraus, das in eurem Herzen wirksam sein zu lassen. Euer Herz zu öffnen für die Kraft, die aus dem Himmel fließt, die zu euch kommt. Habt ihr den Mut, euch heute Morgen dazu zu stellen und zu sagen, Herr, ich möchte als ein treuer Mensch erfunden werden. Ich möchte als jemand in dieser Gemeinde bekannt sein, der vielleicht nicht die extremsten Fähigkeiten hat, aber ich möchte als jemand bekannt sein, der treu ist, treu im Gottesdienst, treu in meiner Leitung, treu in meinen Beziehungen, treu im Geben. Gott, ich möchte treu in meinem Reden sein. Gott, und ich möchte treu sein der nachfolgenden Generation gegenüber. Die Herzen der Väter zu den Söhnen, der Mütter zu den Töchtern und umgekehrt. Ich spreche heute hier besonders die Väter- und Müttergeneration an. Jemand ist heute Morgen da, der eine Trennungslinie gezogen hat seinen Kindern gegenüber. Du hast gesagt, und du hast das wörtlich so gesagt, hier ist eine Grenze, über diese Grenze darfst du nicht gehen. Du hast dein Herz verschlossen. Und Gott redet heute Morgen zu dir und sagt, du sollst die Grenze niederreißen, diesen Zaun niederreißen. Du hast sie aufgebaut. Warte nicht darauf, bis die andere Generation kommt. Du bist derjenige, der mehr Lebensreife hat. Du bist derjenige, der mehr an Weisheit hat. Und es liegt an dir, den ersten Schritt zu gehen.